Übung 2. Rhythmusliste unregelmäßige Verben. A, I, A. Beispiel. Fangen. Fangen, fing, gefangen. Fangen, fing, gefangen. Fangen, fing, gefangen. Und jetzt Sie. A, I, A. Fangen. Fangen, fing, gefangen. Lassen. Lassen, ließ, gelassen. Fallen. Fallen, fiel, gefallen. Halten. Halten, hielt, gehalten. Raten. Raten, riet, geraten.